WDR 5. Neugier genügt. Selamat siang, anak-anak. Selamat datang di Monumen Pancasila Sakti. Herzlich willkommen am Pancasila-Monument. Genau hier wurden die 7 Nationalhelden ermordet. Dieses Denkmal besteht aus einem Brunnen und 3 Gefängnissen. Zuerst einmal zum Brunnen. Am 1. Oktober hat die Bewegung des 30. September die Leichen der 7 Nationalhelden in diesen Brunnen geworfen, um sie zu verstecken. Verantwortlich dafür war die Kommunistische Partei Indonesien. Zwei Uhr mittags. Ich stehe im Süden Jakartas vor einem Loch in der braunen, trockenen Erde, das von einer weißen Marmormauer umgeben ist, und lausche den plärrigen Worten des Reiseführers im Batikhemd. Am sogenannten Krokodilsloch drängen sich Schüler einer 5. und 6. Klasse aus Jakarta in grün-weißer Schuluniform. Mit dem Smartphone fotografieren sie den ehemaligen Brunnen, dessen Rand rot angemalt ist, um Blutschlieren zu symbolisieren. Die Gruppe bewegt sich aufgeregt weiter, gleich links zum sogenannten Folterhaus. In diesem Gebäude wurden die Nationalhelden gefoltert. Sie wurden mit einer scharfen Waffe gefoltert, und zwar mit einer Sichel bzw. einer Rasierklinge. Wie ihr seht, wurden die Nationalhelden auf äußerst grausame Weise gefoltert. Es sind brutale Schilderungen. Viele der 11- bis 13-jährigen Schüler hören zum ersten Mal, dass es in ihrem Land vor 50 Jahren am 1. Oktober 1965 einen Putschversuch gab, der der Kommunistischen Partei Indonesiens angelastet wurde. Doch sie wissen nicht, dass sie auf ihrer heutigen Führung nicht die ganze Wahrheit erfahren werden. Denn so manche Erklärung aus dem Megafon ist nicht korrekt. Unabhängige Autopsieberichte belegen deutlich, dass die 7 ranghohen Militärs vor ihrem Tod mit Rasierklingen misshandelt wurden. Außerdem findet sich hier am Pancasila-Monument kein einziger Hinweis darauf, dass der Putschversuch zum Anlass genommen wurde, um mindestens 500.000 Mitglieder und Sympathisanten der Kommunistischen Partei Indonesiens, PKI, zu ermorden. Es war eines der größten Massaker des 20. Jahrhunderts, ausgeführt von einer Koalition aus Militär und Zivilisten, um den Kommunismus in Indonesien auszurotten. Hunderttausende wurden inhaftiert, gefoltert, vergewaltigt und über Jahrzehnte gedemütigt. Mir selbst wurde das ganze Ausmaß der systematischen Gewalt erst während eines Studiensemesters in Singapur bewusst, wo ich ein intensives Seminar zur Geschichte Indonesiens besuchte. Zurück in Deutschland entschied ich mich, meine Masterarbeit im Fach Asienwissenschaften über dieses Thema zu schreiben. Zu meinen wichtigsten Quellen gehörten Artikel und Bücher von John Rooser. Er ist Historiker an der University of British Columbia in Kanada und hat die Forschung zu den Hintergründen der Bewegung des 30. September entscheidend vorangebracht. Weil er sich gerade zu Forschungszwecken in Jakarta aufhält, verabrede ich mich mit ihm am Krokodilsloch. Anhand von internen Papieren der Kommunistischen Partei Indonesiens und einem Dokument, das vor kurzem in Peking entdeckt wurde, kann man heute mit Sicherheit sagen, dass der Vorsitzende der Kommunistischen Partei, also Aidit selbst, für die Bewegung des 30. September verantwortlich war, zusammen mit einem kleinen Team ranghoher Vertrauter. Die kleine Gruppe um den PKI-Vorsitzenden Aidit ließ also die 7 ranghohen Militärs im Morgengrauen des 1. Oktober 1965 entführen und am Krokodilsloch ermorden. Aidit war davon überzeugt, dass diese pro-westlich gesinnten Militärs eine Machtübernahme planten. Der wollte man zuvorkommen und stattdessen ein kommunistisches Konzil der indonesischen Revolution einrichten. Doch der Putsch scheiterte an Kommunikationsproblemen und Konflikten zwischen den Konspirateuren. Aidit und seine Verbündeten flohen, wurden kurze Zeit später festgenommen und hingerichtet. Präsident Sukarno machte General Suharto zum Oberbefehlshaber, um Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen. Und der nutzte seine Macht und nahm den Putschversuch als Vorwand, um den Kommunismus in Indonesien mit aller Vehemenz auszulöschen. Der Mann, der Indonesien 32 Jahre lang als Diktator beherrschte, schrieb in seiner Biografie: Als ich mit eigenen Augen sah, was im Krokodilsloch entdeckt wurde, fühlte ich, dass es meine primäre Pflicht war, die PKI zu zerstören, ihren Widerstand überall zu zerschlagen ob in der Hauptstadt oder auf dem Land, von mir aus auch in ihren Verstecken in den Bergen. Der Putschversuch war zwar ein bedeutendes Ereignis, aber er war sehr schnell vorbei. Und die Leute, die vom Militär für die Bewegung des 30. September verantwortlich gemacht wurden, waren danach passiv. Es gab überhaupt keine Rechtfertigung dafür, so viele Menschen umzubringen. Doch Suharto hatte die kommunistische Partei zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt, vor allem weil die PKI in seinen Augen zu mächtig wurde. In weniger als 10 Jahren hatte sie es geschafft, zur viertgrößten indonesischen Partei heranzuwachsen. Suhartos Propagandaapparat erklärte alle Kommunisten zu Atheisten und Feinden der Religion. Eine Beschuldigung, die in einem streng gläubigen Land wie Indonesien Wirkung zeigte. Für Pipi Trochiat war es der Grund, sich an der Verfolgung der Kommunisten zu beteiligen. Er hat in Deutschland studiert und lebt in Berlin. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden, weil er einen bemerkenswerten Aufsatz über die Gewaltexzesse in seiner Heimatstadt Kediri in Zentraljava verfasst hat. Aufgereihte Köpfe auf dem Schulweg oder entstellte Leichen im Fluss gehörten damals zu seinem Alltag. Pipit hat als 16-jähriger Schüler geholfen, Kommunisten ausfindig zu machen und sie dem Militär zu melden. 50 Jahre sind seitdem vergangen. Doch vergessen kann er nicht, wie ihn ein befreundeter Henker zweimal mitnahm, nachts auf die Brücke des Todes. Normalerweise, wenn man so die Opfer tötete, waren sie alle still. Wie sagt man? Entweder weinten sie, nicht? Bat sie um Gnade und sowas. Ja. Wie hat er ihn dann umgebracht? Ja, wie normal. Dann einfach zugestoßen, dann Kopf weg. Ne? Nee, Kopf, immer Kopf ein Samurai. Ja. Und was hast du damals in der Situation gedacht oder gefühlt? Für mich war gut so, weißt du? Damals war für uns das alles rechtens. Ne? Ich war damals stark gläubiger Muslim. Und wir betrachten, dass die Kommunisten ein Atheisten waren. In ganz Indonesien beteiligten sich tausende Zivilisten wie Pipit an der Verfolgung und Ermordung von Kommunisten. Parteien, islamische und christliche Organisationen, Studenten und Jugendgruppen, Paramilitärs und Frauenmilizen bildeten eine Koalition der Gewalt. Dass Kommunisten in Indonesien mit solcher Vehemenz verfolgt wurden, hatte auch außenpolitische Gründe. Die PKI war mit ihren 20 Millionen Mitgliedern die drittgrößte kommunistische Partei der Welt. Und Suharto setzte darauf, dass die Vereinigten Staaten von Amerika zu Zeiten des Kalten Krieges gewillt waren, alles gegen die Ausbreitung des Kommunismus zu tun. In einem seiner Bücher schreibt John Rusa, dass Indonesien für die USA noch wichtiger war als Vietnam. Nicht nur aufgrund der großen Einwohnerzahl und Landmasse, sondern vor allem wegen der großen Mineral- und Erdölvorkommen. And at one point, the delegation from Suharto met the US ambassador. Als die Delegation von Suharto den amerikanischen Botschafter getroffen hat, haben sie gefragt, wie viel sind die toten Kommunisten wert und wie viel kriegen wir dafür? Die waren bereit, viele Menschen umzubringen, um amerikanische Hilfsmittel zu bekommen, was dann auch geklappt hat. Bereits während der Massenmorde erhält Suharto amerikanische Unterstützung, Kommunikationstechnik und militärisches Training. Im März 1966 hat er in Indonesien geschafft, wozu die USA in Vietnam nicht in der Lage waren: die Ausrottung des Kommunismus. Als Suharto den amtierenden Präsidenten Sukarno schließlich zwingt, ihm die Macht zu übertragen, steht dem amerikanischen Investment in Indonesien nichts mehr im Wege. Und die USA liefern, was sie versprochen hatten: riesige Mengen Getreide, Reis und Textilien. Die Preise für Grundnahrungsmittel und Verbrauchsgüter sinken. Die Diktatur Suhartos beginnt mit einem enormen wirtschaftlichen Aufschwung. Frau Utati empfängt mich in ihrem grün gestrichenen Haus. Ihr 9-jähriger Enkelsohn zockt einen Ego-Shooter auf dem Laptop. 11 Jahre war sie in Gefangenschaft, ohne Anklage festgenommen, weil sie Mitglied der PKI-nahen Volksjugend war. Pukulan pakai apa tuh rotan. Um uns zu verprügeln, haben sie normalerweise einen Rattanstock benutzt. Sie haben auch alles vorbereitet, um uns mit Stromschlägen zu foltern. Aber das haben die nicht gemacht. Das war nur dafür da, um uns Angst einzujagen. Und wenn wir geschlagen wurden, dann mussten wir unsere Kleidung ausziehen. Wir mussten uns entblößen, weil die angeblich PKI-Symbole auf unseren Körpern gesucht haben, obwohl es sowas überhaupt nicht gab. Das war einfach nur sexuelle Belästigung. Wie haben Sie das ausgehalten? Ja. Wahrscheinlich wollte ich einfach leben. Ich habe mir einfach nur geschworen, dass ich dort nicht sterben will. Ich habe ein aktuelles Schulbuch mitgebracht. Geschichte, 12. Klasse. Frau Otati setzt ihre Brille auf. Beim Durchblättern findet sie kein Wort über die Opfer der antikommunistischen Massenmorde, kein Wort über politische Gefangene wie sie selbst, nur einige Seiten über den Putschversuch in der Nacht zum 1. Oktober 1965. Was denken Sie darüber, dass Opfer wie Sie nicht in den Schulbüchern auftauchen? Man sagt doch, dass die Geschichte denen gehört, die an der Macht sind, nicht? Das ist etwas, was wir sehr bedauern. Obwohl wir mit der ganzen Sache nichts zu tun hatten, wurden wir da einfach mit reingezogen. Jemand hat es mal so beschrieben, dass wir friedlich unter einem schattigen Baum sitzen und plötzlich gibt es da diesen Vorfall und wir werden einfach unterdrückt und nie wieder beachtet. Es gibt niemanden, der uns Opfer beachtet. Das bedauern wir sehr, mittlerweile schon seit 50 Jahren. Nach der Gefangenschaft waren Opfer wie Frau Otati stigmatisiert. Zurück in Freiheit wurden sie gesellschaftlich geächtet, bekamen keine Arbeit und durften keine staatliche weiterführende Schule besuchen. Viele hatten den Kontakt zu ihren Familien verloren und mussten bis zum Ende des Suharto-Regimes 1998 einen Vermerk im Ausweis tragen, der sie als ehemalige politische Gefangene kennzeichnete. Ich setze mich auf eine kleine Bank vor Frau Otatis Haus, als eine Gruppe Straßenmusiker auftaucht, so wie jeden Nachmittag. Ich finde es widersprüchlich, dass Indonesien mittlerweile seit mehr als 17 Jahren eine Demokratie ist, die Regierung bisher aber nichts für die Opfer getan hat. Keine Aufarbeitung, keine Versöhnung, keine Entschädigung. Stattdessen Straffreiheit für die Täter. Ich frage mich, welche Auswirkungen das hat und denke an die Dokumentation The Act of Killing, die 2014 für den Oscar nominiert wurde. Sie zeigt deutlich, dass sich Täter auch heute im Recht fühlen. Regisseur Joshua Oppenheimer hat Dutzende Täter aufgespürt, die ohne Scham oder Reue vor laufender Kamera prahlen, dass sie tausende Kommunisten umgebracht haben und somit Indonesien vor der roten Gefahr beschützt hätten. Schilderungen wie die von Adi aus Medan auf Sumatra zeigen, dass sich Täter auch heute noch öffentlich als Gewinner fühlen können. Wir haben Leute erhängt. Wir haben auch Menschen mit einem Draht erdrosselt, geköpft oder mit dem Auto überfahren. So, als hätte uns jemand die Erlaubnis dafür erteilt. Der Beweis dafür ist, wir haben Leute ermordet und wurden nie dafür bestraft. Die Leute, die wir umgebracht haben, da kann man nichts mehr machen. Die müssen das einfach akzeptieren. Vielleicht versuche ich auch nur, mich besser zu fühlen, aber es funktioniert. Ich habe mich nie schuldig gefühlt. Ich war nie depressiv oder hatte Albträume. Täter wie Adi, die sich im Film von Joshua Oppenheimer zu ihren Gewalttaten bekennen, wurden nicht verurteilt. Hoffnung machte erst ein Bericht der indonesischen Menschenrechtskommission, der 2012 veröffentlicht wurde. Nachdem 4 Jahre geforscht wurde und hunderte Zeugen befragt waren, wird darin zum ersten Mal von staatlicher Seite anerkannt, dass es im Zuge der Kommunistenverfolgung 1965 Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegeben hat. Nur Kolis ist Vorsitzender der Menschenrechtskommission und hat den Bericht mitverfasst. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es in jener Zeit Menschenrechtsverletzungen gab. Es gab Ermordungen, Vergewaltigungen, Folter, Sklaverei und Verschleppungen, und zwar so gut wie überall in Indonesien. Die Menschenrechtskommission benannte Schuldige und stellte klar, dass es keine Beweise dafür gebe, dass die gesamte kommunistische Partei hinter der Bewegung des 30. September stand oder Verbrechen gegen den Rest der Bevölkerung plante. Sie forderte die Generalstaatsanwaltschaft Indonesiens dazu auf, einen Ad-hoc-Gerichtshof für Menschenrechte einzuberufen, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Doch die lehnte den Bericht mit Bitte zur Überarbeitung ab, es fehle an Beweisen. Mittlerweile wurde der Bericht mehrmals überarbeitet und zwischen Menschenrechtskommission und Generalstaatsanwaltschaft ergebnislos hin und her geschickt. Nur Kohles sagt, dass ihn dieser Prozess zermürbe und müde mache, als sein Blick auf die kleine Statue der Justitia auf seinem Schreibtisch fällt. Er würde gerne mehr tun, aber ohne die Unterstützung der Regierung seien ihm die Hände gebunden. Tidak banyak orang yang mau mengambil risiko. Nicht viele trauen sich nach einer Möglichkeit zu suchen, um die Angelegenheit zu klären. Klar, es gibt Menschenrechtler, es gibt NGOs, die Menschenrechtskommission und andere Behörden. Aber in der Regierung gibt es nicht viele Leute, die ein Risiko eingehen wollen. Gerne hätte ich auch die aktuelle Regierung um Präsident Joko Widodo selbst zu diesem Thema gehört. Doch erfahrene Kollegen raten mir von einer Anfrage ab. Die Recherchen zu den Massenmorden von 1965 seien für ausländische Journalisten heikel und Journalistenvisa würden zu diesem Zweck nicht erteilt. Es gäbe das Risiko, dass mich die Regierung des Landes verweist. Risiko, Risiko, immer wieder Risiko. Vor wem oder was muss man denn Angst haben bei diesem Tabuthema? Salatiga. Eine Stadt mit angenehm mildem Klima im Mittelgebirge von Zentraljava. Ich stehe an einer vierspurigen Straße. Hinter mir ein schmuckloser Gebäudekomplex, davor ein weißes Metalltor. Hier sollte eigentlich eine viertägige Konferenz mehrerer Opferorganisationen stattfinden. Doch einen Tag vor Beginn hat mich Organisator Beje Untung angerufen. Die Konferenz wurde abgesagt, weil er massive Drohungen der Islamischen Verteidigungsfront FPI bekam. In der Originalnachricht wird zum Dschihad aufgerufen, zur Auslöschung der ungläubigen Kommunisten in Indonesien. Die Polizei in Salatiga erklärt, die Konferenz nicht sichern zu können und spricht ein Verbot aus. Ein befreundeter Journalist, der für ein bedeutendes indonesisches Nachrichtenmagazin arbeitet, sagt, es gebe Beweise dafür, dass die Islamische Verteidigungsfront von Polizei und Militär mitfinanziert wird. Ins Mikrofon will er nicht sprechen. Zurück in Jakarta nehme ich ein Motorradtaxi ins Zentrum. Direkt gegenüber vom Präsidentenpalast an einer großen Kreuzung wird seit 8 Jahren jeden Donnerstag der Opfer von Menschenrechtsverletzungen in Indonesien gedacht. Etwa 60 Demonstranten haben sich versammelt und reihen Totenköpfe aus Plastik direkt an der Straße auf. Ich spreche einen älteren Mann an, mit tiefen Falten im Gesicht und einem weißen Hut. Kusnenda hat 14 Jahre auf der berüchtigten Gefängnisinsel Pulau Buru verbracht. Ich frage ihn, warum er trotz seines hohen Alters von 84 Jahren noch jeden Donnerstag hierher kommt. Wir fordern Gerechtigkeit und Wahrheit. Was haben wir falsch gemacht? Es müsste Gerichtsverfahren geben, aber es gibt ja keine Beweise. Deswegen kommen wir jeden Donnerstag hierher, um dafür zu kämpfen, zusammen mit anderen Opfern. Es ist eine merkwürdige Szene. Links der Präsidentenpalast, der mit rot-weißen Bannern und Fahnen für den 70. Unabhängigkeitstag Indonesiens herausgeputzt wird, und rechts die Opfer von 1965 und Aktivisten, die an die schmutzige Vergangenheit Indonesiens erinnern. Astri ist 26 und arbeitet für die Menschenrechtsorganisation Sahabat Munir. Ich erkundige mich, ob sie das Gefühl hat, hier direkt vor dem Präsidentenpalast von der Regierung auch gesehen zu werden. Ich glaube, Präsident Joko Widodo und die Regierung wissen, dass wir schon seit 8 Jahren hier sind. Die Sache ist nur, er ist nicht mutig genug, um zum Beispiel einfach mal zu uns zu kommen. Einen Schritt zur Versöhnung hat Rusti Mastura unternommen. Er ist Bürgermeister der Stadt Palu auf der Insel Sulawesi und hat sich als einzige offizielle Person in Indonesien öffentlich bei den Opfern von 1965 entschuldigt. Ich treffe ihn in einem kleinen Restaurant im Backpackerviertel von Jakarta. Weil ich während meiner Schulzeit auch einer der Täter war und mitgeholfen habe, Kommunisten festzunehmen, weiß ich auch, dass es einige gab, die nichts gemacht hatten. Das waren religiöse Leute, keine Atheisten. Also warum sind wir nicht einfach mutig genug, um uns für unsere Fehler von damals zu entschuldigen? Seit 2013 haben die rund 400 Opfer der Kommunistenverfolgung in Palu verbesserten Zugang zur Gesundheitsversorgung und sollen als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft akzeptiert werden. Im Rest des Landes bleiben es die zivilgesellschaftlichen Gruppen, die etwas für Aufarbeitung, Rehabilitation und Versöhnung in Indonesien tun. Die meisten Opfer glauben längst nicht mehr zu erleben, dass der Staat sich um ihre Interessen kümmern wird. Frau Utati ist jetzt 71 Jahre alt. Leiden Sie heute noch? Nein, ich leide nicht. Aber die Wunden sind noch nicht verheilt. Ich bemühe mich, das Leid nicht rauszulassen. Deswegen singe ich in einem Chor. Ich erinnere mich dann an die Lieder, die ich alleine oder zusammen mit anderen Frauen im Gefängnis gesungen habe. Obwohl ich dort stark eingeschränkt war, habe ich mich bemüht, Lieder zu singen, mich bemüht zu tanzen. Das ist eine Art, um sich zu wehren und Leid abzuwenden. Merana di sanalah. Dermaan badai tak luruh transita, daun kuning yang gugur hanya. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.